Der Appell zur Abschaffung aller Atomwaffen stand im Mittelpunkt der Gedenkfeier am Morgen in der japanischen Hafenstadt Nagasaki. Sie war am 9. August vor 70 Jahren von der zweiten amerikanischen Atombombe getroffen worden. Drei Tage zuvor hatte eine Uranbombe Hiroshima dem Erdboden gleichgemacht. Jetzt testeten die USA Plutonium als radioaktiven Sprengstoff. Mehr als 70.000 Menschen verglühten binnen weniger Sekunden. Einen militärischen Sinn hatte die Zerstörung der Stadt nicht. Der Krieg war längst entschieden. Es ging um wissenschaftliche Erkenntnisse und um die machtpolitische Weichenstellung für die Nachkriegszeit. Bei der heutigen Gedenkfeier beteuerte der japanische Premierminister Shinzo Abe, dass Japan an seinen drei antiatomaren Prinzipien festhalte, Atomwaffen weder herzustellen noch zu lagern oder zu verbreiten. Die Tatsache, dass er diese Formel vor drei Tagen in Hiroshima weggelassen hatte, weckte Zweifel an der Ernsthaftigkeit seiner Verpflichtung. Bürgermeister Taue sprach eine öffentliche Einladung an US-Präsident Obama und andere Staatschefs aus, anlässlich des G7-Gipfels nächstes Jahr in Japan die beiden Städte Nagasaki und Hiroshima zu besuchen. Bisher haben sich die USA für die Atombombenangriffe weder entschuldigt noch den Opfern Entschädigung angeboten.